Hier steht 34% Akku habe ich noch. Ja, oha. So, jetzt muss ich erstmal mich ein bisschen entgleiten. Okay. Läuft's schon? Ja. Da sind wir. Da sind wir. Ja. Jetzt muss ich kurz die Zeit überbrücken, bis ich die auszog. Okay. Weißt du, was für eine Zeit ist? Was für eine Zeit? Gerade ist Sonnenbrille, Stückles, Festle Zeit. Weil ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft und die ist Deluxe. Was ist für ein Modell? Jetzt kommt was Verrücktes. Das ist eine 20-Euro Röder an der Kassenkaufbrille. Aber es ist eine Brille, wo es nur ein Glas gibt, das halt quasi in der Mitte so verbunden ist. Nee. Das sind die verrücktesten Brillen. Das sind aber auch die schlimmsten. Das sind die schlimmsten. Ja. Nee, es ist so eine Basic, sieht nicht aus wie eine Ray-Ban, aber ungefähr die Form. Mit einem durchsichtigen Gestell und verspiegelten Gläsern. Ah, okay. Ja. 20 Kann ich Euro. Mir vorstellen. 20 gut, Euro. Gut investiert. Weil ich brauche eine Sonnenbrille, der man nicht hinterher weint, wenn man sie verliert. Ja, das ist auch meine Meinung. Ja. Weil meine letzte Sonnenbrille hat 80 Euro gekostet und die besitze ich nicht mehr. Und die war super. Aber es hat auch was, irgendwie eine hochwertige Brille zu haben, weil man die dann so gerne in die Hand nimmt und so, aber dann halt doppelt so ärgerlich, wenn man die irgendwo liegen lässt. Und ich glaube, das, was man mit der größten Wahrscheinlichkeit irgendwo liegen lässt, ist einfach eine Sonnenbrille. Ja, safe. Oder eine Mütze oder so. Mit der geht man auch nicht gut um, vor allem ich als Nicht-Brillenträger. So Brillenträger haben ja meistens noch so ein Etui dabei oder so. Nee, ich nicht. Ja, du vielleicht nicht. Bin ich kein Brillenträger oder was? Okay. Ja, ich habe das Problem, ich kann mir nicht einfach so eine Billo-Sonnenbrille kaufen, weil ich muss immer gleich mit Stärke kaufen, sonst kann ich nicht mal mit der Auto fahren oder sowas. Und dann wird es halt so oder so irgendwie gleich teuer. Deswegen, ich glaube, die nächste. Und ich brauche eine, weil ich ziehe jetzt gerade immer noch eine Cappy auf, aber so hell, wie es jetzt mittlerweile am Tag ist, bräuchte ich schon eine Sonnenbrille mit Stärke. Ja. Aber bin ich zu faul für irgendwie. Ach, das ist dein Pech, ey. Oder ich habe keine Zeit. Man könnte es auf beides schieben. Okay, alles klar. Ich würde sagen, legen wir los. Ich habe nämlich gehört, du hast auch nicht viel Zeit. Ja, so ist es. Und damit herzlich willkommen zu einer entspannten, aber dennoch gehetzten neuen Folge mit der Nummer 73 zu Carstens und Crusoe. Herzlich willkommen, Bubi. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, wieder hier zu sein. Ja, freue ich dich. Ja. Okay. Machst nicht so den Eindruck, dass dich freut. Ah ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das musst du jetzt ausblenden. Generell. Du musst jetzt professionell im Podcast-Mode drin sein und einfach nur an das Gute in deinem Leben denken. Jetzt pass auf. Und zwar auf meiner schlauen Liste. Ich will die Leute gar nicht lang auf die Folter spannen, weil ich habe noch eine Geschichte erzählen. Erinnerst dich, was wir letzte Woche hatten, wo ich gesagt habe, die Story ist zu lang für jetzt. Die muss ich nächste Woche erzählen. Wir haben sogar nochmal irgendwas angesprochen mit dem Emoji, glaube ich. Haben wir auch nicht gemacht. Ich glaube, es war auch letzte Folge. Aber ist egal, dann erzähl jetzt die Geschichte, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es die Feuerlöscher-Geschichte. Ah ja. Wir hatten es von Feuerlöschern. Ja. Und du wolltest schon immer mal so einen Feuerlöscher bedienen. Ja. So, dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, wir schreiben das Jahr 2019, 2020, sowas. Und wir bewegen uns in Oberbrüden auf dem Stückle von meinem Kumpel der Marci. Und da haben wir eine Stücklis-Party gemacht. Ich glaube, es war sogar ein Bierpong-Turnier. Okay, also was Ernstes. Das ist ernst. Das ist auf jeden Fall sehr ernst. Und wir waren auf dem Stückle und du musst dir vorstellen, das ist so ein bisschen im Wald drin und da stehen zwei Hütle und also da drin kann man halt auch chillen. Aber wir waren halt draußen, war ein schöner Tag, beziehungsweise eine schöne Nacht. Und irgendwann, nach der ein oder anderen Runde Bierpong, ist man halt schon ein bisschen angeheitert. Geht schnell bei dem Spiel, ja. Ja, genau, geht fix, wenn man vor allem ein Turnier spielt und dann so fünf Spiele in einer Stunde, ja, okay, ziehen wir halt durch. Es ballert halt dann schon irgendwann. Fünf Bier in ein bis zwei Stunden ist gute Quote. Sportlich. Ja. Und irgendwann muss man sich halt dann auch mal gediegen an ein Geländer anlehnen, weil man mal klarkommen muss. Nur was noch ein Punkt ist an dem Stückle, auf dem Stückle hat es auch noch einen Teich. Der ist relativ rund und hat einen Durchmesser von so 7-8 Meter. Okay. So. Und um den Teich rum geht das besagte Geländer. Und das ist einfach nur so ein Dulli-Geländer mit so Stickel in den Boden reingerammt und mit so halbrund geformten Geländern oben drüber aus Holz. Ja. Also wenn ich mich da schon anlege, meine 80 Kilo oder damals 80 Kilo, die ging da einigermaßen gut weg. Das hat es verkraftet. Nur dann irgendwann kam noch mein Kumpel, der Kunisch, dazu und hat sich mit an das Geländer angelehnt. Und das hat das Geländer halt nicht mitgemacht. Das, mein Pech war, dass ich in dem Moment mein Handy in der Hand hatte. Ja. Und dann bin ich natürlich rückwärts runtergefallen mit dem Handy in der Hand und lasse es natürlich rückwärts fallen und schmeiße es in die Tiefen des Tümpels. Hast du dabei ein Geräusch gemacht? Ich glaube nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr. Kannst du dich an den, genau an den Fallmoment erinnern? Mhm, 1:1, obwohl ich richtig besoffen war. Das ist schon witzig irgendwie. Alter. Auf jeden Fall bin ich reingefallen und da habe ich gedacht, ja, okay. Jetzt ist eh schon zu spät, jetzt kann ich auch nach deinem Handy suchen. Nur was ich dabei nicht bedacht habe, ist, dass der Tümpel eine sehr matschige Oberfläche hat innerhalb vom Wasser. Ja. Und dann war ich da eine halbe, dreiviertel Stunde drin, habe verzweifelt mein Handy gesucht. Damals noch war es noch das iPhone X. Ein gutes iPhone. Mein iPhone X 2.0 hieß es damals. Das war für mich das erste gute iPhone. Ja, für mich auch. Oh, nee, das stimmt doch nicht. Doch, doch. Das hat, der Gamechanger war einfach, dass diese Balken oben und unten weg waren. Das haben sie sich abgeschaut, ja, aber das war ein richtig kranker Gamechanger. Ja, es hat einfach gut funktioniert und ich hatte das erste. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall habe ich das dann in dem Tümpel verloren und habe eine halbe, dreiviertel Stunde danach gesucht. Aber ich habe gedacht, das war im Endeffekt gar kein Stress, weil das die Versicherung komplett gezahlt hat. Ja, genau. Also ich musste dann so ein Wisch unterschreiben, dass ich das Handy nicht verloren habe und ich musste das Handy in einen Modus versetzen, dass, falls das einer jemals finden sollte, dass dann diese Nachricht aufploppt, das Handy gehört dem und dem und das aus mein iPhone suchen, entfernen. Und dann war das gar kein Stress, 60 Euro Versicherung zahlt, neues iPhone. War dann auch mein iPhone X 3.0. So hieß es auch. Geil. Und dann haben mich alle gefragt, hey, wie so heißt dein iPhone? iPhone X 3.0? Ja. Dann kam immer die Story. Auf jeden Fall habe ich mein iPhone nicht gefunden, dafür aber drei Feuerlöscher aus dem Tümpel rausgezogen. Ich weiß nicht, wo die herkam. Wurde mal Zeit, dass da jemand ein Handy verliert, oder? Jedenfalls, wenn ich da rausgestiegen habe, stand ich da so drin so, ey Leute, ich hab's. Zwar nicht mein Handy, aber ein Feuerlöscher. Ja, und dann habe ich diverse Feuerlöscher daraus in einem Takt von 10 Minuten und so. Ja, Leute, ihr habt nochmal einen Feuerlöscher, das war gut. Könntest du durch den kompletten Teich warten, ohne dass du quasi schwimmen? Das ist nett. Das war schon so tief, dass man schwimmen muss. Also es war wie so ein Meer. Der erste Meter vom Ufer weg war ungefähr einen halben bis Meter tief. Mhm. Und dann ging es so ein Stück runter. Und dann ging es halt runter. Ich glaube, man muss einen Teich auch so anlegen, sonst funktioniert er, glaube ich, nicht. Habe ich in dem Film Kliman-Video gesehen. Okay. Der hat es mal erklärt, das fand ich interessant. Auf jeden Fall habe ich dann an dem Abend und am nächsten Morgen dann noch den Feuerlöscher ausprobiert und es war kein Schaumfeuerlöscher, was gibt es noch? Es gibt diese Sprüher und das, also CO2. So, ja, die CO2-Löscher. Ja. Und die dampfen so. Die dampfen so. Und das habe ich ausprobiert und ich habe die größte Nebelparty gemacht. Das Witzige war mal, da hat ein Chemielehrer im Unterricht auf dem Beatset gefragt, was glaubt ihr denn, wie lang so ein Feuerlöscher, wie lange man den betätigen kann? Wie viel war bei dir noch drin? Oh, der war randvoll. Der war randvoll. Und dann haben alle so geschätzt und ich habe auch so gedacht, ja, so 5 Minuten oder so. Und dann irgendwann sagen manche Leute Zeit, ne? Und der Lehrer fängt dann einfach an, okay, probieren wir es einfach mal. Stellt euch vor, ich drücke jetzt drauf. Und dann hat er halt quasi so, wenn du es vorstellst und wenn du dann wirklich darauf achtest, was der macht, dann merkst du schon so nach 20 Sekunden, Alter, wenn da noch mehr drin ist, dann wäre es schon richtig krass. Aber wie man im Vorhinein einfach eine komplett falsche Schätzung abgibt, das war schon witzig. Ja, also ich habe eine falsche Schätzung angegeben. Aber war das so ein großer, wie er in so Werkshallen drin steht, oder war das... Nee, der hat nicht wirklich angezündet, der hat den nur so kurz, also der hat nicht komplett leer gemacht, sonst müsste er jedes Jahr so ein Dinger leer machen oder noch häufiger. Ja, nee, der hat das quasi nur so demonstriert, dass man in dem Moment mal drauf achtet, wie lang das ist. Und 5 Feuerlöscher sind 20 Sekunden, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie viel da insgesamt drin ist. Ja, also bei mir waren safe mehr als 20 Sekunden drin. Ich glaube, man braucht es auch. Ja. sicherlich. Gerade wenn so ein Herd oder sowas brennt, kann ich mir das gut vorstellen, dass man da gut lang drauf halten muss. Ja, vor allem auch mehrfach vielleicht. Und immer noch eventuell hinterher so. Pft, ja, ja. Pft. Auf jeden Fall, das macht wahnsinnig viel Spaß und ich kann es nur empfehlen, falls ihr einen Feuerlöscher habt, der abgelaufen ist, einfach mal entzünden. Das würde ich, eigentlich muss man das ja machen, weil die kann man immer verwenden, die Dinge, oder? Wenn die haben schon eine Haltbarkeit drauf. Die haben eine Haltbarkeit drauf, ja. Und wieso lagen die alle in dem Teich drin? Ja, das frage ich mich auch. Die einzige Frage, die wir nicht beantworten können. Ja, hat halt irgendjemand mal einen Feuerlöscher, zwei Feuerlöscher da drin entsorgt, die wird ja keiner mitkriegen. Ja, der hat so einen verloren, den zweiten hat er dann dazugelegt und hat er gedacht, ja, jetzt macht es auch nichts mehr aus, kann ich noch den dritten da entsorgen. Und auf dem Werkstoffhof oder wie das heißt, hätte er 5 Euro zahlen müssen, das hat er nicht eingesehen. Ja. Aber überragend. Ja, das macht schon Spaß. Ich bin ein bisschen im Struggle. Und zwar habe ich es ja, ich glaube, ich habe es erzählt, doch ja, ich habe es doch bei der letzten Folge erzählt, dass ich jetzt nur mal bei der Telekom bin, dass ich jetzt ein Prepaid-User bin. Und jetzt bin ich halt in dem Struggle, dass ich ja jetzt immer im Blick behalten muss, wie viel Daten ich noch habe. Das war davor gar kein Thema. Jetzt stresst mich das auf einmal. Was ist so deine hauptgenutzte App? Hast du nullst du die Datennutzung öfters mal? Ich habe das gerade genullt letzten Monat, weil ich mal wissen wollte, was denn am meisten wo drauf geht. Also ich glaube, es verhält sich von den Daten ziemlich gleich wie mit der Batterie. Deswegen gucke ich einfach da rein, weil da ist auf Platz 1 Pokémon Go und ich glaube, das braucht viele Daten. Vor allem, wenn man an unterschiedlichen Orten ist, lädt es ja immer solche kleinen Bilder von den Pokestops. Und dann halt noch irgendwie, muss die ganze Zeit verbunden sein und Daten austauschen, vor allem wenn man raidet und so. Und danach kommt direkt Musik. Und da bin ich es halt nicht mehr gewohnt, alles runterzuladen, obwohl ich jetzt den Speicher hätte. Deswegen habe ich ja eingestellt, dass es weniger Daten verbrauchen soll. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, so scheiße klingt, will ich die Musik dann auch nicht hören. Deswegen habe ich da wieder zurückgestuft. Aber bis jetzt bin ich, jetzt sind glaube ich schon ein Drittel vom Monat rum für die Zeitrechnung da. Und ich habe auch ein Drittel von den Daten verbraucht. Also es könnte ganz genau aufgehen, aber ich muss mich quasi bemühen, da noch ein bisschen mehr zu optimieren. Oder ich muss zurückwechseln. Aber das wird mich fertig machen, weil... Das macht mich auch fertig. Ja, genau deswegen habe ich aufgestockt, weil ich den Struggle nicht mehr wollte. Ich habe in diesem Monat, also heute ist der 11. Mai, und ich habe in diesem Monat schon knapp 1 GB für Spotify und knapp 1 GB für Instagram. Instagram 1 GB. Mhm. Das kommt mir jetzt auch viel vor. Ja, ich glaube auch viel. Aber ich glaube, diese ganzen Reels-Geschichten, die im Hintergrund vorgeladen werden, das zieht halt, glaube ich, viel. Ja, ich habe mir gedacht, ich gucke quasi weniger solche Sachen an, wenn ich unterwegs bin. Weil normalerweise gerade so TikTok oder so habe ich eigentlich immer nur hier im Bett oder auf dem Sofa quasi durchgescrollt, habe ich unterwegs nicht gebraucht. Und das wurde halt nie mit einberechnet. Deswegen hatte ich da gar kein Gefühl dafür, was da jetzt tatsächlich drauf geht. Und das... Ich glaube, ich muss jetzt auch mal abnullen und dann abchecken, was da abgeht. Ja. Mein drittmeistes sind die Systemdienste, sowas wie SMS, Kartendienste, Push-Mitteilungen und so. Und wo ist? Ah, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Sowas zieht auch viel. Oh, Fotos hat bei mir 8,2 Gigabyte. Fotos hat bei mir 100. Aber lädt es bei dir die gleich in die Cloud hoch mit? Ja, ich glaube schon. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Kommen wir jetzt zu was völlig anderem. Das ist okay. Und zwar... meinem Highlight der Woche. Und zwar war ich am Montag war ich beim Döner und ich war nicht allein beim Döner, sondern der Paul hat mich begleitet, weil wir haben Döner geholt für die Montagsspielegruppe-Gang. Mhm. Und da war ein Mann vor mir oder ein, ja, einer, der wird 2-3 Jahre älter sein wie ich. Und der hat sich Folgendes bestellt, einen Döner mit weißer Soße, Fleisch und Pommes drin. Oh. Der hat Pommes in den Döner rein. Ein klassischer Pommes-Döner. Ja, ein Pommes. Ein Dönes. Dönes. Das fand ich ganz arg strange. Ich weiß nicht, deine Meinung zum Pommes-Döner. Kein Salat, kein Kraut, keine Tomaten, keine Zwiebeln. Ah, sorry, Salat war noch drin. Salat war drin, okay. Und nur weiße Soße finde ich auch schwach. Ja, aber ich verstehe die Pommes da drin nicht. Hast du das schon mal gesehen? Die macht man rein, wenn man halt wirklich satt werden muss. Aber das ist... Ich glaube, bei Mamasra Kebab gab es früher quasi Jufka mit Pommes drin. Und dann konntest du noch einen großen Jufka mit Pommes. Wenn den essen konntest, warst halt schon ein Viech irgendwie. Aber da kenne ich das auch schon, dass die Pommes reingemacht haben. Aber hier habe ich so nie erlebt, dass das jemand bestellt hat. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ganz arg. Aber in der Box ist okay, oder wie? Hey, ja. Aber im Döner drin, in dem Fladen, ich weiß nicht, da kann ich mir doch gleich noch eine extra Portion Pommes dazu bestellen. Aber wenn ich da reinbeiß und dann habe ich so 5 Pommes so auf einmal von innen aufgeschlitzt, weiß nicht. Ich glaube, Pommes haben halt irgendwie versucht, so die ganze Welt zu erobern, weil ich war am Gardasee, da habe ich es auch schon miterlebt, dass die Pommes auf die Pizza drauf machen. Wow. Kannst du dir das vorstellen, wie es schmeckt? Vor allem, nee, aber ich hatte schon mal Nudeln auf meiner Pizza. Das habe ich noch nicht. Das ist genauso strange. Also ja. Ich weiß nicht. Pommes auf der Pizza, der, vor allem am Gardasee. Aber jetzt müsstest du eigentlich probieren. Ja, ein Pommes-Döner. Du sagst, das ist so, du gehst rein und bestellst es, wie wenn es so direkt auf der Karte steht. Ein Pommes-Döner, bitte. Ja, verrückt. Das war dein Highlight. Ja, schon. Schönes Highlight. Wie viel? Sollen wir jetzt Musikkategorie machen oder sollen wir noch ein bisschen warten? Jetzt. Dann können wir danach noch ein bisschen was anderes tun. Ja, okay. Dann Jingle ab. Ja, und wir waren so verrückt unterwegs und wir haben 2 Alben in 2 Wochen präsentiert, weil ihr euch's gewünscht habt und jetzt kommt euer Album. Jetzt geht euer Traum in Erfüllung. Ja, jetzt geht's los. Und zwar hatten wir das Album Zeit von Rammstein, das auch am Freitag des letzten Monats, am letzten Freitag des letzten Monats veröffentlicht wurde. Mhm. Ich würde kurz zum Cover kommen. Sehr gut. Es ist nämlich relativ simpel gehalten. Es ist einfach eine endlos wirkende Betonfläche, wo aus dem Nichts so ein, ja, wie soll man sagen, zylinderförmig ist es eigentlich nicht, so ein kegelförmiger Pilz kommt aus dem Boden raus. Der ist aus Stein und ein bisschen runtergekommen, so sieht er aus. Und da hat es ein bisschen rechts versetzt um die Kurve rum, also der ist rund, hat es eine Art Tür, die ist auch rund und da geht so eine Treppe runter, wie so eine Wendeltreppe, die aber nur halb um den Stein rumgeht. Und da laufen die Boys von Rammstein runter und alle in schwarz gekleidet, sehr schlichtes Cover. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil sieht cool aus und die ganze Band ist drauf. Sag mal ein paar Band. Ich hoffe, dass die Leute, während du immer das Albumcover ansprichst, sich die Augen zumachen und es versuchen, sich vorzustellen, weil irgendwie wäre es auch witzig, wenn es quasi komplett anders aussieht, aber wenn sie dann das Bild sehen, dann sagen, ah ja, so hat es der Bubi erklärt. Ja. Weißt du, wie die Leute heißen von der Band? Ja, ich kenne den Frontmann, der Till Lindemann, den kenne ich. Das ist auch der Einzige, den ich kenne. Ja, so geht's mir auch. Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr stimmiges Bild, weil es irgendwie... Weiß nicht, es ist nicht irgendwie knallig bunt oder irgendwas komplett Verrücktes, aber es ist ein Album, wo du sagst, ja, die Musik, die da drauf ist, die passt zu dem Albumcover und so soll es ja nicht sein. Mehr will man ja manchmal gar nicht. Ja, generell ein gutes, gut gewähltes Cover, obwohl das Album nach dem Cover aus Stein heißen könnte. Meine Meinung. Oder Beton. Oder Beton, ja. Ich frage mich, ob es den Spot wirklich gibt. Wie meinst du? Also, ob es den so, Stein wirklich gibt. Ich habe mir gerade, wo du es erklärt hast, überlegt, ob das wirklich wie so ein abgepumptes Meer ist, was komisch ist, weil dann der Boden so auch wieder zu krass dafür aussieht. Aber ich könnte mir vorstellen, wie wenn es die Dinger wirklich so auf dem Meer gibt, weil du siehst auch, dass der untere Teil so ein bisschen dunkler ist. Ja, schon. Und dann sieht es so aus, wie wenn das Wasser abgelassen wurde und dann sieht man erst das ganze Ding und eigentlich guckt nur so der obere Teil raus. Ja, jetzt, wo ich es mir genau anschaue, sieht man aber auf der rechten Seite, auf der rechten unteren, in weiter Ferne auch ein bisschen wie sowas wie Wellen, aber das könnte auch nicht so sein. Wie so eine Küste, würde ich sagen. Und vor allem auch der Beton oben, der wird ja auch so bewachsen mit irgendwas sein, sonst wäre nicht so dunkel, vielleicht ist das auch irgendwas, hat irgendwas mit Wasser zu tun. Wer weiß. Kommen wir nun zu den Fakten. Zu den Zahlen und Fakten des Albums. Also, wo fängt man da an? Ich habe eigentlich immer das Problem gehabt mit den alten Rammstein-Alben, dass die irgendwie, da bin ich nie reingekommen. Ich habe so gedacht, oh, so viele Leute hören Rammstein, das ist doch gute Musik und so. Und ich wusste auch, so ein Lied wie Engel oder Sonne oder sowas, dass ich die auch cool finde. Aber dann habe ich zum Beispiel das Mutteralbum angehört und musste es halt nach ein paar Liedern einfach wegdrücken, weil ich gedacht habe, nee, irgendwie stresst mich das oder keine Ahnung. Ich hatte immer richtig brutale Probleme, da reinzukommen, aber bei dem Album hatte ich das einfach überhaupt nicht. Also mich hat das erste Lied irgendwie abgeholt und das zweite hat mich auch abgeholt. Und dann hatte ich schon Bock auf Rammstein. Dann war ich drin. Dann war ich drin, ja. Ja, bei mir war es das erste Album von Rammstein, das ich jemals gehört habe. Sonst habe ich auch immer nur so die Klassiker gehört von Rammstein, aber hat mir auch nie so richtig gefallen, weil es halt einfach nicht meine Mucke ist. Das ist interessant, dass du dann trotzdem Bock drauf hast. Irgendwie, ja genau, also gerade wie du sagst, das erste Album Armee der Tristen holt einen schon ab und es irgendwie macht so ein Feeling von Live-Mucke und man denkt sich so, live ist bestimmt voll der Abriss. Ja, wo hast du es gehört? Das Lied im Auto mit Kopfhörern? Auch unter anderem im Auto, da ballert es halt richtig. Im Auto ballert es richtig. Alter, vor allem bei mir im Auto, gute Anlage, da ballert es halt krass, ja. Gab es ein Lied, wo für dich besonders geballert hat? Weil das habe ich mir aufgeschrieben. Oh, ach nee, war eigentlich alles, also sag mal, vielleicht erinnere ich mich dann zurück. Und zwar bei Meine Tränen, das ist direkt schon, ist eigentlich siebte Lied. Davor habe ich auch noch was zu den anderen Liedern zu sagen, aber da ist die Snare richtig krass. Die klatscht bei an. Ich habe dann gedacht, hä, ist mir das erst jetzt aufgefallen, dass die so krass klingt? Und dann habe ich so weitergehört und habe ich gedacht, nee, ist nur bei dem Lied so. Und das, wenn du das aufdrehst, dann kannst du komplett eskalieren. Snare ist auch meine Lieblingstrommel beim Schlagzeug. Das ist sehr gut. Das ist auch die wichtigste, würde ich behaupten. Ja, ich habe auch noch was anderes zu den Liedern zu sagen, gerade wenn du sagst, gerade bei dem ersten Lied fängt es ja, beim zweiten Lied, Zeit, das, wo auch so heißt wie das Album. Mhm. Das gefällt mir auch ziemlich gut, weil es halt so sachte einsteigt mit diesem Klavier. Ich weiß nicht, ob du es gerade im Kopf hast. Schwierig, glaube ich. Ja, steigt mit einer seichten Klaviermelodie ein und dann fängt irgendwann Till Lindemann an, sein Ding zu machen und irgendwann kommt noch eine E-Gitarre dazu und irgendwann schaukelt sich's halt so hoch, das sowas feiere ich halt. So muss es auch sein. So muss ein guter Track sein, ja. Das holt einen auf jeden Fall richtig ab und dann geht's richtig ab. Ich hab jetzt schon gemeint, beim siebten Lied war ein bisschen weit, weil das erste Lied, wo mir quasi so richtig positiv aufgefallen ist, weil ich dachte habe, ja, sowas verbinde ich eigentlich auch mit Rammstein, quasi so Musik, die ballert, aber dann auch Texte, die quasi sonst so niemand macht, irgendwas ein bisschen Anstößiges oder so, ein bisschen Satire, wie auch immer. Und da ist Zickzack das Lied, was mir aufgefallen ist, weil das mir so als gesamter Track am besten gefallen hat vom ganzen Album. Verrückt. Ja. Ich habe auch was zu Zickzack zu sagen, aber nicht nur zu dem, sondern auch noch zu zwei weiteren Liedern. Okay. Die kommen alle in eine Kategorie, und zwar in die Kategorie Fremdscham. Mhm. Wie bei den Liedern Okay, bei Zickzack und bei dem Lied Dicke Titten. Hatte ich jedes Mal so ein Gefühl von Fremdscham, wo ich mir das gehört habe, so, Dicker, nee, du bist 59, du kannst sowas nicht singen. Das ist schon ein bisschen ein Problem. Da habe ich auch ein paar Mal gedacht, ja, ist gut, dass ich das Lied jetzt gerade auf dem Kopfhörern höre, so, weil irgendwo würde ich es auf irgendeiner Anlage bei irgendjemandem ballern, würde ich mich schon ein bisschen beschämt fühlen, weil ich jetzt das Lied ausgewählt habe und da einfach so ein ganz stumpfer Text, wo es halt um Bumsi Bumsi geht, so im Endeffekt. Okay ist das Lied, wo mir fast mit am schlechtesten gefallen hat. Das fand ich ein bisschen zu stumpf irgendwie. Das war ein bisschen zu drüber, ja. Ein bisschen zu drüber. Das hätte man streichen können. Ja, für mich. Das und Giftig. Giftig finde ich auch richtig schlimm. Ja, die drei fallen in so eine Kategorie. Okay, Zickzack und Dicke Titten. Kategorie Fremdscham. Ja, bei Dicke Titten habe ich einfach nur Dicke Titten aufgeschrieben. Bei einem anderen Lied habe ich was dazu geschrieben, bei dem halt nicht. Das ist eigentlich auch ein gutes Lied. Und das letzte gute Lied, mache ich kurz fertig. Giftiges Scheißlied, habe ich gesagt, genau. Das letzte gute Lied, was mich sehr überrascht hat, war Lügen. Kannst du dir vorstellen, wieso? Ja, weil da habe ich auch was zu sagen, aber kann man noch kurz zu was anderem. Okay. Weil damit will ich dann aufhören. Und zwar hat das Album noch eins, und zwar vielseitige Intros von den einzelnen Liedern. Ich habe es schon gesagt, gerade bei dem bei dem Lied Zeit, gerade mit dem Klavier, eigentlich so gar nicht Rammstein typisch. Dann gibt es noch bei den Techno-Beginn beim Giftig. Ja. Ja, also technomäßig so die ersten 5 Sekunden, 10 Sekunden. Und bei Digit Hitten geht es so volksmusikmäßig los. Das ist ganz geil. Fand ich gut. Das hat mich immer wieder gecatcht und habe gemerkt, so, was ist denn jetzt los? Ja. Aber ich weiß nicht. Also bei Lügen ist mir eins aufgefallen, und zwar, sie haben Autotune benutzt. Ja, das ist auch, also da geht es auch in dem Lied quasi drum, dass er sagt, dass er sich irgendwann selber belügt, und dann singt er so ganz hoch und dann hörst halt, dass so ab da der Autotune einsetzt und das quasi das unterstreichen soll, was er singt, und das hat halt richtig gut gepasst irgendwie. Das ist auch mein Pfaff. Und deswegen finde ich Giftig scheiße, weil da haben sie auch Autotune verwendet an so 3 kleinen Stellen. Und da habe ich gedacht, ja, weiß ich nicht, würde geiler kommen, wenn sie es sonst nirgends verwendet hätten. Aber naja. Ja, Lügen ist tatsächlich auch mein Lieblingstrack von dem Ding. Ja, für mich auf jeden Fall. Lügen, Zickzack und Zeit sind die 3 besten Lieder. Die würde ich, hört auch nur die 3. Nee, was hast du noch gesagt? Die Getitten, nee. Ja, Zeit ist gut und... Dass man die wieder in die Insta-Story packt, das hat mir sehr gut gefallen beim letzten Mal. Da war es sogar mit Video, Alter. Ja, bei dem einen gab es ein Video dazu, mega gut. Achso, ich hab gedacht, du hättest es selber irgendwo. Nein, so. Nein, das ist bei Spotify. Ja, okay, ich habe das selber gemacht. Das war mühsame Arbeit. Das habe ich echt gedacht. Oh Mann. Nee, so professionell bin ich nicht. Ja, da gibt es bestimmt auch ein Musikvideo. Ja, sicherlich. Ja, nice. Dann immer das mit Musikvideo. Aber vielleicht ist ja eins von den 3, dann wäre es ganz geil. Ja, sehr gut. Ich glaube, da habe ich noch, ich check nochmal die Liste. Nee, ich habe alles abgehakt und wir sind auch relativ schnell durchgekommen. Ja, wir müssen noch eine Skala, eine Bewertung festlegen, weil das machen wir immer. Ich weiß. Skala. Du legst die Skala fest und ich antworte. Also als einziger negativer Punkt bei dem Album würde ich anführen, dass zum Beispiel jetzt habe ich das Problem, dass obwohl ich Lieder extrem gut fand, könnte ich sie jetzt quasi nicht direkt so quasi im Gedächtnis haben, was ich eigentlich auch immer cool finde, wenn ein Album das schafft, dass so einzelne Lieder so wie ein Ohrwurm einfach da sind, muss ich immer dran denken, weil es dich einfach so catchen tut. Das hat das Album bis jetzt bei mir noch nicht, obwohl ich es glaube so 3-4 Mal oder so komplett durchgehört habe. Deswegen muss ich ein paar Punkte abziehen, und weil es halt dadurch auch ein bisschen zu gleichgängig ist, klar, das ist dann ihr Stil und so, da auch noch ein kleines Pünktle abziehen. Deswegen würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 1 Million kriegt das Album 708.003. Okay, gut. Da gehe ich... Nee, doch. Ich habe gerade die 10er Stelle falsch gesagt. Ja. Das ist eine komplizierte Skala. Sonst wäre es einfach eine 7 von 10, aber jetzt... Muss so ist halt anders. Ja, da gehe ich fast mit. Ist halt einfach... Nicht ganz so meine Mucke, deswegen muss ich da noch einen weiteren Punkt abziehen. Deswegen lande ich am Ende bei 621.513. Okay. So. Ja, ich hoffe, wir konnten euch da jetzt einen kleinen Einblick geben, ob das Album, falls ihr es nicht jetzt schon gehört habt, ob das was für euch sein könnte. Wenn das der Fall ist, seht ihr es hoffentlich im Instagram-Status und vielleicht catcht es euch spätestens da. Wenn nicht, wartet einfach einen Monat. Oder je nachdem, wann wir die nächste Musikkategorie machen. Und hört dann beim nächsten Album wieder rein, wenn das was für euch ist. Jawohl, so machen wir. Ich würde sagen, dann sind wir durch, drinnen ab. Soll ich noch ein Highlight aus meinem Leben erzählen? Ja, bringen, weil meine Liste ist so gut wie leer. Okay, meine Liste ist komplett voll. Und zwar ist ja jetzt, wie du es schon gemerkt hast, geiles Wetter draußen. Das heißt, ich bin wieder voll und ganz in meiner Bubble drin und war wieder mal Pokémon zocken. Ja. Eigentlich könnten wir es in ein Bubble-Update reinbabbeln. Ja, natürlich. Reinbabbeln. Bubble-Update. Und zwar ist mir da Folgendes passiert. Ich bin Richtung Kottenweiler gefahren und auf einmal kam hinter mir ein Auto. Und wenn du dir die Strecke jetzt vorstellst, dann ist da jetzt das Gras so hoch gewachsen, dass wenn dein Auto durchfährt, ist eigentlich gar kein Platz mehr für irgendeine Person oder irgendein Fahrrad, irgendwas. Das heißt, du als Fußgänger, wenn du da läufst, musst zur Seite gehen. Ja. Jetzt ist aber so, jetzt ist ja, bist du ja als Fußgänger auf so einem Feldweg eigentlich ja so im Vorrecht, weil eigentlich sollte das Auto da nicht fahren, außer es hat irgendwie den Grund, da zu fahren. Deswegen bist du ja eigentlich in der Situation, dass du, wenn du freundlich bist und keinen Stress willst, gehst halt zur Seite, habe ich auch gemacht. Aber theoretisch könntest du ja die Frau darauf hinweisen, wie so ein kleiner Wutbürger, dass sie da vielleicht nicht fahren soll oder ob sie da gerade bei ihrem Stückle war oder sowas. Hätte ja auch sein können, die hat dann Stückle, fährt dann mit dem Auto hin, weil sie halt alt und gebrechlich ist, wie auch immer. Dann ist mir aber, bin ich weitergelaufen und habe ich gesehen, dass die Frau quasi in Kottenweiler direkt am Anfang, ich sage jetzt nicht genau wo, aber direkt am Anfang geparkt hat und hat quasi Einkaufstüten aus ihrem Auto rausgeladen. Das heißt, sie war vermutlich einkaufen und hat quasi diese Strecke so als Shortcut verwendet. Was sagst du zu der Frau? Also ja, hast du alles verstanden? Ja, ich verstehe noch nicht ganz, wo es jetzt das Problem ist. Oder ja, das die quasi. Denn, wo hat sie denn ihre Einkaufstüten hingeladen? Hat in ihr Haus rein, ja, da wahrscheinlich so gewohnt. Ja, okay. Oder die hat jemandem was gebracht, aber wahrscheinlich nicht von ihrem Stückle. Das heißt, eigentlich dürfte sie da gar nicht rumfahren. Was ist los, wenn es jeder macht? Ja, wo sind wir denn da? Kann doch nicht jeder da rumfahren. Ich will da Pokémon zocken, ja. Da kann die doch nicht rumfahren. Ja, vor allem dann verjagt die ja die ganzen Pokémon mit ihrem lauten Auto. Echt so. Und dann habe ich so einen Stress, die alle zusammen zu bekommen. Was ich mir überlegt habe, weil ich habe quasi währenddessen auch solche Kopfhörer aufgehabt, weil ich halt das Rammstein-Album gehört habe. Und dann habe ich gedacht, wie witzig wäre das eigentlich, wenn ich quasi vor der herlaufe und quasi kein einziges Mal mich umdrehe, laut Musik höre oder auch nicht Musik höre. Und dann kann sie sich ja nicht beschweren, dass ich da laufe, weil sie ja dann mal das Recht da zu fahren. Und dann müsste sie quasi so im Schneckentempo hinter mir herlaufen, bis sie quasi an dem Haus ist. Das wäre doch auch witzig. Das wäre sehr gut, ja. Das ist die Überlegung, die mir dann gekommen ist. Und das nächste Mal, wenn das passiert, dann würde ich das, glaube ich, probieren. Ich glaube, irgendwann steigt sie aus und so bittet so ganz freundlich, ja, ob ich nicht zur Seite gehen könnte, sie müsste da vorbei oder so. Oh, weißt du, was ich machen würde? Ich würde dich so anhuben. Es wäre mir so egal, wenn ich da fahre, gerade aktuell, dann fahre ich. Dann würde ich rumstressen. So, ja. So. Dann würden wir uns dann prügeln. Ja. Oha. Bist immer auf Krawall gebürstet oder was? Ja, weil sowas regt mich auf. Aber du bist doch gar nicht im Recht. Wieso kannst du dich dann aufregen? Ja, aber ich sehe mich immer im Recht. Das ist ein Problem von mir. Das ist ein richtig großes Problem. Aber grundsätzlich bin ich in meinem Kopf so lange im Recht, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Ja, aber würde ich ja sagen, dass ja, ich genau. Recht, den Weg zu benutzen. Aber erstmal würde ich dich anhupen, weil ich in dem Moment noch im Recht bin. Okay. So bin ich halt. Ja, und dann würde ich dir sagen, sie haben kein Recht, den Weg zu benutzen, weil sie hätten außenrum fahren müssen, außer sie haben da irgendein Stückle oder einen Grund, dahin zu fahren. Und ja. Dann sagst du Entschuldigung und... Würde ich dreist lügen, ich bin gerade auf dem Weg von meinem Stückle heim. Kein Problem. Du harter Assi. Ja, so bin ich. That's me. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Nicht so. Da überlege ich gerade ernsthaft, den Podcast hier an der Stelle abzubrechen. Oha. Vielleicht teilen sich da unsere Wege. Okay. Ich habe gedacht, ich erzähle da so eine schöne Pokémon-Geschichte und dann... Ja, ich habe deinen Steffen gesehen. Ja, hast du verstanden, dass das Pokémon Steffen heißt? Habe ich verstanden. Habe ich von Anfang an verstanden. Weil ich an dem Abend von zwei Leuten gehört habe, sie haben gedacht, mich hätte quasi... Ich habe das schon benannt, weil mir ein Geschäftskollege das getauscht hat und der heißt Steffen. Aber die haben halt gedacht, weil sie wussten, dass ich einen Geschäftskollege habe, der Steffen heißt, dass der extra rumgekommen ist und wir dann Pokémon gezockt haben. Ich dachte, das kann ich so klarstellen. Jetzt habe ich mir zuerst auch gedacht, aber dann hast du in deiner Insta-Story oder WhatsApp-Beitrag hast du nicht den Steffen gezeigt, deswegen konnte ich schlussfolgern, weil ich wusste, dass du ein Pokémon hast, das Steffen heißt. Das habe ich mir auch gedacht, wo hätte er denn stehen sollen? Ich habe von ganz rechts nach ganz links gefilmt, wo hätte der Steffen stehen sollen, wenn er dabei ist? Versteckt er sich hinter mir im Wald oder was? Ja, Mann. Ja, Pokémon bin ich leider raus. Ich muss jetzt nur noch die Gruppe verlassen. Ja, das wollte ich eigentlich machen. Ja, muss ich noch tun. Da ist nichts mehr beizutragen, aber Lurkstein in der Gegend rum. Ja. Ist ein Unding. Schwierig. Nee, ist gar kein Problem. Kannst ja jederzeit wieder installieren und dich einloggen. War eine coole Zeit, aber schade. Schade, jemand aus der großen Pokémon-Community zu verlieren, aber so ist es halt manchmal. Ja, passiert die Beste. Das müssen wir nochmal machen, nee. Das war jetzt das Bubble-Update. Das Bubble-Update, da ist jetzt ein Strich drunter. Das ist ein Strich drunter. Jetzt, hier. Ja, was ich mir überlegt habe, wenn wir jetzt schon so viel über Musik geredet haben, würde es mich interessieren, ich weiß, es klappt nicht ganz so gut, weil unsere Community, was Interaktion angeht, manchmal ein bisschen, wie sagt man, zögerlich ist. Träge. Die, ja, unzuverlässig könnte man fast so sagen, aber das sei mal dahingestellt. Wäre es ganz cool, wenn wir vielleicht diese Woche uns einfach auf Instagram, ich glaube, du kannst doch so eine Umfrage machen, gell? Ja, man kann Umfragen machen. Dass uns Leute, ach scheiße, das geht ja gar nicht dann. Eigentlich will ich von den Leuten ihre beste Autofahr-Playlist haben. Eine Playlist, wo man gut, weil man kann nicht zu jeder Musik gut Auto fahren. Und es gibt Leute, die haben quasi extra eine Playlist zum Autofahren. Und da hätte ich gern die beste von der Community. Also wenn sich jetzt einer angesprochen fühlt, der eine richtig gute Autofahr-Playlist hat, soll der die uns zukommen lassen. Per DM. Okay, vielleicht wird das dann ja unser Album der Woche. Oder per Mail. Mal. Per Mail, nee. Unsere Playlist der Woche. Wir hören uns eure Playlist an und sagen, was wir gut finden, was schlecht. Ja, diese Woche gut. Das Thema Autofahren. Und wir suchen dann eine davon aus. Das ja, wahrscheinlich wird es vielleicht nur eine. Aber eine wird uns ja schon reichen. Eine wird uns reichen. Aber wir brauchen ja nur eine. Nee, das dürfen wir eigentlich nicht sagen, weil dann denkt jeder, ja, irgendeine wird ja schon eine Playlist schicken. Und dann schickt niemand eine. Nee, es schickt niemals jemand eine Playlist. Deswegen musst du, genau du, der das jetzt gerade hört, der muss die Playlist schicken. Jetzt schicken, sofort. Ja, kurze Pause. Was verrückt war, war auch, dass ich ja, ich glaube, letztes Wochenende in WhatsApp gefragt habe, was mit den Bäumen passiert, wenn die so weiß eingestrichen sind, wieso man das macht. Und da haben mir, ich glaube, irgendwas zwischen 15 und 20 verschiedene Leute einfach geschrieben. Ja, hätte ich auch machen können. Hätte auch machen können, ja. Aber ich habe noch nie so viel Reaktion auf irgendwas bekommen. Das war schon cool irgendwie. Das so, und manche Leute einfach so, ja, ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube, es ist das und das. So, weißt du, so wenig, quasi so wenig sich Zeit genommen, das einfach selber zu googeln, aber einfach so zu sagen, was man denkt, so, das wird schon tun, wird schon richtig sein. War auch ganz witzig. Ja, das beste Antwort war von Anna. Die hat gemeint, ja, die wollten eigentlich Birken haben, aber ging halt nicht, deswegen ging haben sie es angemalt. So wenig Geld. Birken sind so teuer. Einer hat auch gemeint, ja, wenn es aus optischen Gründen gemacht wird, dann sollte ich überlegen, da wegzuziehen. War auch eine gute Antwort. Fand ich jetzt nicht so schlimm, die Optik. Ich weiß nicht. Dadurch, dass alles da so hell ist, irgendwie war es nicht so schlimm. Ja. Aber man wusste ja auch, dass es nicht was Optisches sein kann, deswegen. Ja, schreibt uns eure beste Autofahr-Playlist. Teilt sie mit uns. Wir hören die dann an. Ja, klingt gut. So viel Zeit haben wir noch? 37 Minuten. Ja, da geht noch was. Ich habe noch eine sehr gute Story, beziehungsweise eigentlich ist eher ein Problem. Es könnte fast eine eigene Kategorie sein, weil es ist ein Problem und wir haben noch keine Kategorie mit einem Problem. Mhm. Aber ich habe nämlich, oder beziehungsweise wir, Bibi und ich, haben das Problem, dass die Fliesen in unserem Bad verfassungsfeindliche Zeichen aufweisen. Oh. Was macht man da am besten an der Stelle? Sind sie so schlimm, ähneln sie diesem Symbol so krass? Ja, hast du gesehen mal? Nee, das, was ich mir jetzt vorstelle halt. Guck's dir mal kurz an. Okay. Ich unterhalte so lange die Leute. Alles klar, ja, ich bin gleich zurück. Oh, das ist hier ein bisschen eine enge Angelegenheit. Aber das wäre jetzt ganz wichtig, weil wenn du keine Vorstellung hast, wie das aussieht. Hast du gesehen? Ja, klar. Oha, du warst nicht mal im Bad drin. Ja, muss man ja auch nicht. Okay. Das ist ja... Direkt hinter der Tür kann man ja direkt eins sehen. Wenn die Tür offen ist, sieht man direkt links eins, ja. Muss ich mir da Sorgen machen oder könnte man da was Schlechtes über mich denken? Ganz ehrlich, es ist hart an der Grenze. Das Problem ist, wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht unvergessen machen. Ja. Oh ja, das Einzige, was dem noch ein bisschen, was noch ein bisschen gut ist daran, ist die Farbe. Da erkennt man es nicht direkt, weil das ist ja so mehr oder weniger bunt mit Grün und Rosatönen da. Geht eigentlich. Es wird ein bisschen verziert so ein bisschen umschmückt, wenn man das nicht direkt sieht. Aber eigentlich ist schon ein Problem. Wir haben es zum Beispiel im Klo einfach an ein paar Stellen immer so Bilder drüber geklebt. aber du kannst ja nicht überall irgendwelche ausgedruckten Bilder hinkleben. In unserer Küche waren auch irgendwelche Fliesen bedruckt, da waren irgendwie so alte Kochtöpfe drauf und so, da haben wir uns auf irgendeiner Webseite solche komischen Fliesenkleber bestellt, aber die sehen halt auch nicht so geil aus, vor allem wenn die Fliese, die ist so leicht plastisch, dass man quasi die Kontur auch einfach nur so erfüllen könnte und dann siehst du es halt immer durch, das heißt, wenn du da ein Bild von einem Fuchs drauf klebst, dann fühlst du trotzdem das Hakenkreuz dadurch, ist halt scheiße. Ja, zum Glück gehe ich nicht so oft in euer Bad. Ja, ich glaube, das ist auch unser großes Glück. Vielleicht sollten wir es einfach abschließen. Vielleicht. Dann wird es niemand merken. Eure kleine geheime Kammer, wo keiner wissen darf. Wäre aber auch komisch. Was ist denn da eigentlich drin? Sag mal, ich nicht. Nee, das bleibt privat. Ja, schwierig. Ich weiß nicht. Oder also, einfach komplett neu. Alles neu fließen. Da kannst du ja nur die Fliesen austauschen. Ich glaube sogar, das ist richtig schwierig. Ja, so genau reinklöppeln, dass du genau so diese eine Fliese nur kaputt machst. Ja, es gibt ja so Präzisionsschleifen, wo du das rausschleifen kannst. Das eigentlich sollte kein Problem darstellen. Am Fußboden geht's ja auch. Oder ich mache was mit Window Color und klebe es dann drüber. Vielleicht solltest du da mal kreativ werden. Okay. Ich versuche das Problem irgendwie zu beheben. Ja, halt uns auf dem Laufenden. Ich halte euch auf allen Fälle bei dem spannenden Thema auf dem Laufenden. Ich würde es auf jeden Fall nicht in eine WhatsApp-Story packen. Wär jetzt so gut, ja. Nee. Hey, wo hatte ich denn das gerade rausgefunden? Ich habe sehr verrückte Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, die will ich hier gar nicht in den Podcast bringen, sonst denkt man nur ich wäre ein bisschen verrückt. Ja. Aber ich habe eine Empfehlung. Bist du bereit für eine Empfehlung? Nee, ich bin ja nicht bereit für eine Empfehlung. Aber sogar viele Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung? Nee, tatsächlich gerade nicht. Okay. Also, drop mir deine. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. So, und zwar geht's wieder mal, ich habe schon mal einen Shoutout an jemanden in so eine ähnliche Richtung gegeben, und zwar an der Raketenjansel heißt da, also es geht um Videospiele, wieder mal, beschäftigt mich halt, dich glaube ich auch. Und zwar, da will ich eine kleine Empfehlung geben an die liebe Game2-Redaktion. Sagt die Game2 was? Leider nein. Sagt die Game1 was? Irgendwie schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang. Das war früher eine Show, die lief auf MTV und da haben sich einfach drei Dudes zusammengeschlossen und die haben einfach angefangen, über aktuelle Spiele zu berichten. Und das Witzige, was sie anders gemacht haben als andere Redakteure, ist, dass sie immer zwischen den Spielen so kleine Mats eingespielt haben. Das heißt, die haben irgendwie, wenn es halt um irgendwie das neue Need for Speed ging, haben sie sich halt irgendwie in so ein kleines Rennauto reingesetzt und halt irgend so eine Story oder irgendwas, was ihnen an dem Spiel aufgefallen ist, haben es halt so nachgespielt und halt ein bisschen veräppelt und so. Also es war immer mit sehr viel Comedy verbunden. Und die bringen jede Woche eigentlich ein Video, wo sie genau das eigentlich immer noch machen, nur sind sie jetzt nicht mehr bei MTV, sondern ich glaube bei Funk und sind jetzt viel größer, viel professioneller. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was Videospiele angeht, dann seid ihr da eigentlich an der besten Stelle. Game 2 auf YouTube. Ja, ihr könnt es auch direkt, ich glaube Freitag, die haben ja so einen eigenen Fernsehsender mittlerweile. Da könnt ihr es, glaube ich, Freitagabends um 7 oder 8 gucken. Aber ich glaube, es ist spätestens um 12 Uhr jeden Samstag online auf YouTube. Auf einem eigenen YouTube-Channel. Oh, das klingt aber eigentlich ganz gut, ey. Du bist richtig fertig, Karl. Ich bin richtig fertig. Ich glaube, dann entlassen wir die Leute mit dieser wunderschönen Empfehlung der Woche einfach ins Wochenende. Und es bleibt nur noch eine Frage zu stellen. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Gut. Nee, ich will nur Stückles-Partys empfehlen. Falls ihr ein Stückle habt, schmeißt eine Party. Und ladet uns ein. Ja, weil ich kann nur noch nächste Woche von meiner Stückles-Party-Story erzählen, die ich letzte Woche erlebt habe. Okay, so da kommst du jetzt auf die Idee. So als Follow-up. Okay. Ja, ich erzähle ja immer eine. Brauchen wir da einen Trainer dafür? Stückles-Party-Trainer. Wir können auch ein Ding machen, ein Jingle für Bubis South Stories. Das wäre dann universal das ganze Jahr über einsetzbar. Ja, kann man jede Folge einsetzen, da gibt es genug. Ja. Leider. diese Folge, wie ich mein Handy verloren habe. Die haben immer so eigene Namen. Ja. Okay, also könnt ihr schon gespannt sein auf nächste Woche. Ja. Da gibt es die große, wie heißt die Kategorie? Bubisauf Stories. Bubisauf Stories Update. Diese Woche Stickless Partys. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, genießt die Sonne und lasst euch nicht so stressen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.